Die Verbrechen der Nationalsozialisten waren immer wieder das Thema. Am 7. Juni 1943 erinnerte die Stimme Amerikas an die Auslöschung des tschechischen Dorfes Lidice vor einem Jahr. Aus Rache für die Ermordung des stellvertretenden Reichsprotektors von Böhmen und Mähren, Reinhard Heydrich, waren die Männer des Dorfes erschossen, Frauen und Kinder verschleppt worden. Die Gräueltat von Lidice ist nicht die erste Gräueltat, die die Nazis begangen haben, aber es ist die erste Gräueltat, mit der sie geprahlt haben. Sie wollten der Welt imponieren, die unterdrückten Völkern einschüchtern, aber sie haben das Gegenteil erreicht. Amerikanische, mexikanische, australische Gemeinden haben den Namen Lidice angenommen, damit er in den Herzen freier Menschen weiterlebe. Die englische Bergarbeitergewerkschaft hat Geld bereitgestellt, um Lidice nach der Befreiung der Tschechoslowakei wieder aufzubauen. Die Bluttat von Lidice wird als ein Schandfleck in die Geschichte Deutschlands eingehen, als ein Schandfleck, der nach Sühne schreit. Hier aber ist die Frage, die man sich überall unter den freien Völkern der Erde stellt. Wer muss für Lidice sühnen? Die Antwort auf diese Frage kann nur vom deutschen Volke selbst gegeben werden. Wenn das deutsche Volk durch weithin sichtbare Taten beweist, dass es in seiner Mehrheit die Gräueltaten der Nazis verurteilt, wie sie von allen anderen Völkern verurteilt werden, dann und nur dann kann der gute Name Deutschlands gerettet werden. Sonst aber, und ich weiß, das ist ein furchtbares Wort, aber gerade als Tschechoslowake muss ich es aussprechen. Sonst aber wird das ganze deutsche Volk für schuldig erklärt werden. Im September 1943 landeten westalliierte Truppen im Süden Italiens. Mit der Niederlage von Stalingrad war der deutsche Siegeszug durch Europa gestoppt worden. Jetzt wurden deutsche Truppen gleich von mehreren Frontlinien zurückgedrängt. Und Ende November 1943 demonstrierten die Regierungschefs der USA, Großbritanniens und der Sowjetunion in Teheran die Einigkeit unter den Alliierten. Wer in Deutschland die Stimme Amerikas hörte, wusste davon. Der glänzende Erfolg der Konferenz zu Teheran ist ein Schritt vorwärts im menschlichen Verrücken. Die Tatsache, dass die Kriegsführer Großbritanniens, Russlands und der Vereinigten Staaten zusammengekommen sind und eine vollständige Übereinstimmung erlangt haben, ist ein Versprechen von einem endlichen Sieg und einem dauernden Frieden. Militärische Entwicklung mit weitreichender Bedeutung werden den zu Teheran gemachten Entschlüssen folgen. Wir erwarten voll Vertrauen den Tag, wo alle Völker der Welt freier von der Tyrannei unberührter, ihren mannigfaltigen Wünschen und ihren eigenen Gewissen gemäß Leben führen können. In der Operation Overlord landeten westalliierte Truppen am 6. Juni 1944 an der Küste der Normandie und konnten Brückenköpfe bilden. Von dort rückten sie auf die Grenzen des Deutschen Reichs zu. Auch die deutsche Ardennenoffensive konnte sie nur kurz aufhalten. Je näher die Alliierten kamen, umso intensiver wurden ihre deutschsprachigen Programme gehört. Besonders unter den deutschen Soldaten, deren Funkgeräte Kurzwellenteile besaßen. In dem von Großbritannien und den USA betriebenen Militärsender APSI berichtete im April 1945 ein deutscher Soldat, warum er und seine Kameraden in Holland die Stimme Amerikas eingeschaltet hatten. Es ist kaum 6 Wochen her, da saß ich noch beim Stab eines Fallschirmjägerregimentes in Holland. Wir lagen damals dort in Ruhe und hatten seit langer Zeit endlich einmal Gelegenheit, Radio zu hören. Uns wurden sogar extra für jede Unterkunft Empfänger zur Verfügung gestellt. Die sollten für uns eine kleine Brücke zur Heimat sein, denn wir hatten schon lange keine Nachricht mehr von unseren Angehörigen gehört. Aber leider, das, was wir wirklich hören wollten, ob es wahr ist, dass der Russe schon mitten in unserer Heimat steht, von den schweren Bombenangriffen auf unsere Städte, von Hunger und Not in Deutschland, davon hörten wir nichts. Und so wurde es für uns bald eine Selbstverständlichkeit, dass wir am Abend trotz strengen Verbotes immer wieder ausländische Sender hörten. Ich kann mich noch genau darauf besinnen. Vor die Tür wurde ein Posten gestellt, vorsichtshalber nur, denn der Kreis der Schwarzhörer wuchs von Tag zu Tag. Und dann hörten wir die Stimme Amerikas, die Stimme einer der Vereinten Nationen. Zuerst glaubten wir vieles nicht, es schien uns unmöglich. Doch nach einigen Tagen, manchmal auch erst nach Wochen, mussten wir erkennen, es war die Wahrheit, die man uns von drüben zurief. Die Wahrheit, die uns unser Rundfunk verschwieg. Und wir hörten auch Kameraden von uns über diese Sender sprechen. Ich weiß noch, die meisten von uns waren zuerst damit nicht ganz einverstanden. Landesverräter, erkaufte Elemente, das waren ihre Urteile über die deutschen Sprecher dieser Sendung. Andere aber machten sich doch Gedanken über vieles, was sie hörten, und ein paar Worte blieben bei jedem von uns hängen.